in Aldi und Lidl kaufen, diese Tage, liebe Brüder und Schwestern im Internet. Ja? Könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr mich gut hören? Okay. Darf man bei Lidl und Aldi kaufen? In diesen Tagen? Alaikum Assalam. Was denkt ihr? Habt ihr keine SMS bekommen? Nein, und wer hat auch noch das geschrieben an euch? Andy? Die wahre Religion steht bei mir. Die wahre Religion? Ja. Wallah, ich verstehe das nicht. Wallah, Kizbet Awal Nisan. April, April. Wo steht das hier? Aktuell. والله خلونا طلعونا كذابين. لا واحد يحضر والله يحضر. من جماعتنا واحد يحضر. خلاص جزاك الله خير. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. بارك الله فيكم. Ich verstehe nicht, dass wir Muslime so einfach Lügen verbreiten können. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Gestern habe ich 5 SMS, 20 Anrufe. Heute kommen die Leute zu mir an der Moschee. Sheikh, Lidl und Aldi haben den 10.1. als Spende für Israel gemacht und so weiter. Und wir dürfen nicht bei ihnen kaufen und so weiter. Und jetzt rufen wir Aldi. Ich habe Aldi angerufen. Und ich habe Lidl angerufen und ich habe Kaufland angerufen. Da haben sie gesagt, das stimmt gar nicht. Und wir haben das auf unserer Internetseite auch dementiert. Ich meine, was kann man sagen? Heute kommt zu mir ein Bruder, der sagt, sicher. Der andere Bruder sagt, sicher. Gestern hier im Internet, gestern hier bei uns im Raum, 1000 Mal hat das Mann geschrieben, kauft nicht bei Aldi. Kauft nicht bei Lidl. Die werden, und am Ende war das alles gelogen. Das ist alles gelogen. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Umma will mit Lügen. Am Ende kam, das war alles, wa la hawla wa la quwwata illa billah gelogen. Weder Aldi, noch Lidl, noch Kaufland, haben einen Tag für Israel gemacht. Und die Leute jetzt, sie sollten, heute wollte ich einkaufen, weil ich das gehört habe, ich bin zu Penny gegangen. Der andere zu Plus. Die Brüder gehen. Und dann was? Das ist die Sache, ne? Mit. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Heute kommen die Brüder zu mir, sag etwas dazu, zwei kamen, sag etwas dazu, sag etwas dazu. Nach Jumu'ah. Dann habe ich. Sag ihm, das stimmt nicht. Ja. Anrufen, haben wir das schlau. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Und der hat gesagt, dass die haben sofort Chef von Dings angerufen, von Aldi. Und Aldi sagt, am Montag geben die Pressestatement und die zeigen an und werden das Portal zur Unterstützung von Juden und Verleugnung. La hamla la quwwata. Quello che dice. Das ist eine Lektion für uns, damit wir aufpassen, barakallahu fikum. Wenn man etwas, eine Information hört, dann sollte man sich vergewissern. Und da sollte man wissen, Wallah al-Azim, der Bruder, der zu mir gekommen ist, der hat mir gesagt, sicher, ich habe ihm gesagt, es gibt sowas nicht sicher. Diese SMS schreibt, der hat mir gesagt, nur sag das den Leuten, damit sie aufpassen, vielleicht stimmt das. Da habe ich ihm gesagt, es gab keine Zeit, wo nach Jumu'ah bist du? Der hat gesagt, die Moschee hat ihn angerufen. Jetzt, wenn ich dir was sage, wirst du sagen, der lügt? Ich bin wallah empört. Gestern, wie viel Mal hat man gestern hier bei uns im Raum geschrieben? Ich weiß nicht, wie viele SMS habe ich bekommen. Ich weiß nicht, wie viele SMS. Und am Ende, was ist das? Das war alles gelogen, ne? Ich meine, aber wer macht das von Muslimen? لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير إن شاء الله في فرق والله ich bin empört deswegen dass jemand zu mir gekommen ist der hat mir gesagt sag das zu den Leuten ich wollte nicht sagen ich habe ihm gesagt lass das wir vergewissern uns der hat mir gesagt eine Moschee der Leiter einer Moschee hat mich angerufen und der hat das bestätigt ich habe ihm gesagt hat sicher der hat gesagt ja. Und ein anderer, der hat mir gesagt, es gibt jemanden, der in all die arbeitet, der hat das bestätigt. Zwei. Und diese SMS und so weiter. Ich habe den Leuten heute gesagt, es gibt ein SMS, dann, dass man sagt, ja, es gibt sowas. Man sollte das nächste Mal aufpassen und nicht jeder, der ihm etwas sagt. Schau da, du sagst nicht, die sagen dir, wieso sagst du nicht ja, und wieso sagst du nicht. Du sagst, dann jetzt, bitteschön. Ja, ihr الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا SMS, unsere Religion ist SMS am Ende. هذا الأمر أصلاً متناقض أننا نقول للناس والله لا تشتروا منهم أنا قلت إذا كان الأمر هكذا لا تشتروا أما طلع الأمر مو هكذا اشتروا إيش هاب gesagt wenn die Sache so ist تصل بابا يوب تصل مروان خلي يروح يشترينا من هنيك يا زلمة أنت كمان أرخص فوق ممكن بكل أخير كل أخير بدوي المشكلة الآن لا حول ولا قوة إلا بالله هو تأنا خدمة أنا خاصر جبيت بس عامل دي لوتي فشتان كاف مش مية أودا قرروا كل بريش ما أنا كاف شو اسمه كل ما نجيبه حيو نيدل ون عندي مش كاف كل ما كل ما كل ما كل ما كل ما كل ما كل ما كل والله اليوم ابو عيسى قال لي لغيوب كلمه على الاثنين قال لي هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا قال الحديث هذا اللي مقدم لنا طبعا قال لي هل سمعت شيء هذا انا حلت قال لي سمعت قال هذا الحديث ضعيف سند ومتنا هذا كان كلمه الموضوع هذا الموضوع كان قبل ولا بعد الجمعة؟ قبل الجمعة خاصة شوي علينا أنا قلت له أبو كان أنت الشيء هذا تأكد منه 100% جامد. وتتصل بالآدمي قال ما تصلش به. خلاص شو عايزين بس بروبليم بس بروبليم المشكلة هي الآن أنت إمام الناس إلا الجمعة الجاية إذا قلت لهم يا أخو والله طلع هذا الأمر كله كذب كذب شو بده يقول لنا؟ يعني لو تيار قول كذب ليش أنت قلتها؟ شيخ حسن الان روفن هو اللي قابلنا بزاف شيخ مثل ما حكينا الاس ام اس ايش ما ايش بيعرف بس على الوقت على الوقت هاي الناس مو قالوا كذا كذا مش على الناس نفس ما تحكي عنك هي صراحة ولا ما نحكي عن العالم الجوي يا يا يا بنزل بشيء بنيش كوكب بقلبي ونيش كوكب بقى تاني لا حول ولا قوة خوفنا وطبعا اتصل ابو الحسن اتصل ابو الحسن عامل عن يا فزك ايه بارك الله فيكم في اور انشتاينونك معجوز انت الله معجوز كله كله كله جلد بدنا نجلد شيخ عثمان الاداء شيخ عثمان ذات بس لوس ايش حق هينو عنه خينو ذات مير بس لا يقول ديخة انا يقول انا يقول ديخة عليها بها جزا بيس قلت تطريقي قلت تطريقي قلت لا حول ولا قوة الا بالله هلا والله قصة جت عندي مسلمة انا قششتي دام تزيد كثيرا اب الدي اون ليدل السلام عليكم هاي بنته ان شاء الله رقمها لا حول ولا قوة الا بالله ده انا لكسيون في ان شاء الله لا بكره يكبر بعدين يدخل بالحكم الشرعي واحد يقول حرام مو بس هيك الان اذا شافوك عم تشتري في الالدي ما زوز نو لا يمكن لازم قصر واحد يبغى يشتري ترانزيت ايش كان بيروت قال لي مسلمة تركك مختها من هذا الزيدة هذه القصة بتاع الكوفلان كان كله كذب الشيخ اتصل حاليا بالآلتي واتصل بالليل والكوفلان قالوا له هذا كده مو موجود عندنا ولا فيه وهم أصلا أكدوا عندهم حتى بعض زايش انترنت زايش أكدوا بأن هذا كذب وشعارات فاضية وهذا ما بعرف مين ينشر فيه مين يقال لك أن الشيخ الشيخ موجود عند الكوفلان ما بعرف مين خبرك انت مو وقال نقال في واحد حاطين شيء لا ده يزيدين هذا يزيدين هذا بس يا بين كوفن بس روف مال بالعمامة بس خو شاب الشباب على أساس ما عنده يلا أنا كنا كذب ما يصدقكم صوفي أنت كذب إذا رقم سمير على كنا كذب حتى الآن في كذب والآن كذب وما في كلام هذا أصلا كله حلال قال ما شاء الله مسلمين قال لك منزلين الاسعار اصلا لا مين تعرف انت اشاعه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذا اسبوع لا اروح اعمل كوفن على مدخل خير ان شاء الله دام فاضي يعني خلونا نبدا بالدرس سمير عندي هذا كل شيء يلا خير هسه بني كوست خلص يلا سلام ايش انا والله ما كله هذا كله كله فراطة طلع لازم تبين دليل ما يصدقوا بدي يكون على الانترنت زي كده لا هذا مش كلام بعدين تشبوه اوه دي ماخذ داس انترن في لاش ماخذ زي داس انترن ونزاق زي ناخ اوفنتليش نشت اه كان عندكم خير ان شاء الله خلونا نبدا بالدرس شاكول اسمعك كده قوت مايك بيا ماخذ عن تعمل فيها نيش لانج ما كيف تنتشر ايه والله الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سلما كثيرا ثم اما بعد الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه بارك الله فيكم فيها قصة هذه فيها قصة والقصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي طلع من كان يفوز هلبا Morgen dort nicht einkaufen. Like any does this Alice Gologan. Gologan is this. Gologan. Ich habe gerade angerufen, ich. Ich habe gerade angerufen Aldi und Lidl und Kaufland. Und sie haben auf ihre Internetseiten dementiert auch. Leider. Auf jeden Fall. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية بارك الله فيكم نزلت لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، أرسل إليهم من يأتي بزكاتهم ويأتي بالخراج منهم. فلما ذهب وكان بينه وبينهم شيء، فلما ذهب خيل له الشيطان أنهم أرادوا أن يقتلوه، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أرادوا أن يقتلوني وجهزوا وعدوا العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا أن يجهز الجيش، وأن يخرج به. فخرج خالد وهو في الطريق، فإذا بوفد بني المصطلق قادم إلى المدينة. فقال فالتقوا بخالد إلى عين، قال إليكم لأنكم أردتم أن تقتلوا رسول رسول الله. فقال لهما نحن ما أتانا رسول رسول الله حتى نقتله، نقتله، ولكن استعوقنا في هذه السنة أن رسول رسول الله ما أتانا، فذلك خرجنا بالأموال وأتيناكم. فكان الله قبل ما يصلوا أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا بارك الله فيكم قال أهل العلم إن جاءك فاسق فتبين، أما إذا كان ثقة، فهذا يؤخذ كلامه، ولكن ليس على الإطلاق، وإنما طبعا يتأكد ويتثبت من هذا الكلام. فنسأل الله السلام. يعني إذا قيل لك شيء وبارك الله فيكم كفى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في موضوعنا الآن اليوم SMS ترسل من البارح، كتابات في الفورم تبع الإنترنت في الشبكة العنكبوتية تكتب، يتصل بك. البارح كنت في الدرس، اتصل فيني واحد قال لي ذشتش، قلت له شاب أنت رشت؟ قال لي ذشتش، قلت له عندي درس، قال ذشتش، قلت له نعم شوفي، قال ألدي ونلدل هابل سنتين أستر هو دعابش. واليوم عندي SMS أتاني، رسالة أتتني أنه ليس فقط من اليوم، إنما من اليوم إلى جمعتين أسبوعين كاملين. شوفوا صارت أسبوعين، المرة الجاية يمكن الألدي كله هاي حياته. المهم فذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل سمع، احذروا يا أخوة ولنتعلم من هذا الدرس. فنسأل الله السلام حتى نبدأ الدرس إن شاء الله نستفيد شيء ولو شيء قريب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى زاد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Und ihr glaubt, wenn ein Lügner zu euch kommt mit einer Nachricht, dann müsst ihr euch vergewissern, nicht dass ihr ein Volk schadet und dann bereut ihr das, was ihr gemacht habt. Diese Aya wurde herabgesandt bezüglich einer Geschichte. Und zwar, es gab Anlass für diese Aya. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat zu Bani al-Mustaliq einen Botschafter geschickt. Damit dieser Botschafter, das ist wie Schatzmeister, damit der Schatzmeister die Zakat-Gelder von dort holt, was sie gesammelt haben. Dieser Mann, als er auf dem Weg war zu ihnen, der hat sie von Weitem gesehen, wie sie sich bewegen und sowas. Und er hat mit ihnen ein Problem gehabt vor dem Islam. Der hat gedacht, sie wollen ihn töten. Der Scheitan kam zu ihm, der hat ihm gesagt, die Leute wollen dich töten. Einflüstern. Der Mann hat Angst gehabt. Was hat er getan? Der hat sich umgedreht und zurück nach Medina. Der kam zum Propheten, der hat gesagt, die Leute wollten mich töten. Die wollten nicht. Die haben nur normal. Auf jeden Fall, als der Prophet das hörte, er sagte, Khalid, bereit dich vor und bereit eine Brigade vor. Und greift diese Leute an. Diejenigen, die meinen Botschafter töten wollen, und er hat ihm gesagt, auch sie haben den Islam verlassen. Sie sind abgefallen vom Islam. Dann hat er ihm gesagt, bereite dich vor. Khalid hat eine Brigade genommen und die waren auf dem Weg. Als sie auf dem Weg waren, dann haben sie die Delegation von Bani al-Mustalik getroffen. Die Leute kommen nach Medina. Khalid sagt ihm, die haben ihm gesagt, wohin wollt ihr eigentlich? Ihr seid sozusagen kampfbereit. Khalid hat ihm gesagt, zu euch. Wir wollen euch, gegen euch kämpfen. Sag ihm, was haben wir getan? Er sagt, ihr wolltet den Botschafter vom Propheten sallallahu alaihi töten. Die haben ihm gesagt, das stimmt nicht. Immer kommt der Botschafter zu bestimmten Zeit. Dieses Jahr kam er nicht. Und der hat sich verspätet. Wir haben alles gesammelt. Und wir sind selber zu euch gekommen. Damit wir euch das geben. Sie sind zum Propheten gegangen, bevor sie dort waren, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Eier herabgesandt. Deshalb soll man aufpassen, dass es jetzt passiert, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns beibringt, damit man nicht alles glaubt, was die Leute sagen. Und damit man aufpassen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, es ist genug von der Lüge, dass eine Person alles erzählt, was er hört. Deshalb aufpassen. Und es gibt verschiedene Arten von Lügen. Das heißt, wenn du ein Problem mit jemandem hast, der kann dann anfangen, Lügen zu verbreiten. Warum dankt er sich? Das nimmt man auch in der Psychologie. Das ist eine Art Revanche oder Rache-Lüge. Rache-Lüge ist, du hast ihm nichts getan, du hast mit ihm Problem, dankt er dich nur schlecht zeigt, dankt er sagt, ich bin richtig, du bist falsch, der fängt an, Lügen zu verbreiten. Wal'iyazu billah. Da soll man aufpassen, Barakallahu Fikum. Und jetzt haben wir so ein Beispiel. Gestern kam man zu uns hier im Raum und da hat man geschrieben, nicht kaufen von Aldi und Lidl. Jetzt, ich bin kein Rechtsanwalt für Aldi und Lidl, aufpassen, ja? Und Aldi und Lidl geben mir keine Produkte umsonst. Ich meine, wenn sie das geben, dann nehme ich. Ja, aber die geben mir keine Produkte umsonst. Aber das ist unsere Religion. Man darf nicht etwas verbreiten, wenn man nicht sicher ist. Ja, Aldi und Lidl von vertrauenswürdigen Leuten haben wir gehört, dass Aldi und Lidl den 10.01. einen Tag für Spende für Israel bestimmt haben. Und alles, was man dort kauft, wird sozusagen vom Gewinn an Israel geschickt. So hat man gestern geschrieben. Und dann habe ich einen Anruf bekommen. Einer sagt mir, wichtig. Sage ihm, ich habe Unterricht. Er sagt mir, nein, wichtig, du musst hören. Aldi und Lidl machen zu. Gestern nachts, SMS, heute früh SMS, Jumu'a, kommen die Leute zu mir. Sheikh, es gibt eine Sache, du musst davon erzählen. Ich habe ihm gesagt, ich habe einem Bruder gesagt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Der hat gesagt, nur zwei, drei Wörter. Dann habe ich gesagt, es gibt ein SMS, man behauptet sowas. Deshalb soll man aufpassen, wenn das stimmt. Alhamdulillah habe ich wenn gesagt. Jetzt haben wir so eine kleine Diskussion hier in der Moschee gehabt, weil die Brüder mir die Frage gestellt haben, wo sollen wir einkaufen und wo sollen wir kaufen? Dann habe ich gesagt, gib mal Telefonnummer von Aldi und Lidl. Und dann habe ich angerufen, die Zentralen. Ich habe bei Aldi angerufen, bei Lidl angerufen und bei Kaufland angerufen. Und dann, was sagen Sie? Das stimmt nicht. Das ist ein Gerücht. Wir haben das auf unserer Internetseite auch dementiert. Ja, Leute, möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Das bedeutet alles, diese SMS und die ganzen Sachen, das geben die doch nur nicht zu. Und warum geben die das nicht zu? Heute hat jemand mir gesagt, bei uns in Leipzig gibt es ein großes Schild bei Kaufland und da steht drauf, morgen wird für Israel Spenden gesammelt. Ich habe Kaufland angerufen, da hat sie gesagt, wo steht sowas? Das stimmt nicht. ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بدنا طلبة بدنا. أبي بل في مش إسكاب ربي. فيش والله إذا زنت فيلت مايستر. إيش هذا سويته إن خطبة الجمعة جزار. إذا زنت فيلت مايستر. إن شولت شيبن أوف أندرن. Die anderen sind immer nur schuld, wir nicht. Und wir sind auch bei solchen Themen. La haula wa la quwwata illa billah. Ich habe Sheikh ibn Uthaymeen angerufen vor ein paar Jahren, bevor er starb, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Barmherzigkeit schenken und ihn ins Paradies bringen. Ich habe Sheikh ibn Uthaymeen angerufen. Ich habe ihm gesagt, Sheikh, es gibt Leute, die sagen sowas. Der hat mir gesagt, das ist gelogen. Ich habe gesagt, aber die Leute sagen, du sagst das. Das sagt, ich bin nie. Die Leute lügen viel bei uns. Vor Tage lese ich im Internet, ich hätte etwas verboten. Ich hätte etwas verboten. Abu al-Hussein hat eine Sache verboten und sowas. Ich habe das niemals verboten. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ein Mann hat mich einmal angerufen, der sagt mir, ja, jazakallah khairan, Sheikh, für deine Fatwa. Ich habe gesagt, welche Fatwa? Welche Fatwa? Der hat gesagt, du hast meiner Frau Fatwa gegeben, dass sie allein reisen darf. Ich habe gesagt, der hat gesagt, ja, ja. Auf jeden Fall, noch etwas. Ein Bruder hat eine Frau getroffen, da hat sie ihm gesagt, ja, dieser Imam von euch und so weiter, der sagt, Cola sei verboten. Der hat gesagt, wann? Ich war gestern mit ihm und wir haben Cola getrunken. Sagt, nein, der sagt, Cola ist verboten. Was noch verboten? Was verbiete ich noch? Nicht nur Cola, noch etwas. La haula wala quwwata illa. Vielleicht Wasser auch. Vielleicht. Deshalb soll man aufpassen, barakallahu fikum. Khair, inshallah. Wir kommen jetzt zu unserem Unterricht. Wir machen ein paar Minuten, weil wir keine Zeit mehr haben, barakallahu fikum. Und dann machen wir später. Ich hoffe, dass man nur aufpasst für die Zukunft. Dass man aufpasst für die Zukunft. Wirklich, ich bin jetzt so enttäuscht und ich bin so empört. Ja? Ich bin so enttäuscht. Die Quelle bin ich. Ich habe angerufen, habe ich dir gesagt. Gibt's 7, 8 Freunde. Es gibt auch hier in der Moschee alle Brüder, die sind da. Weil ich angerufen habe bei ihnen. Was hat die Quelle nicht? Ja, wir müssen 2 Monate drüber sprechen. La haula wala quwwata illa billah. Auf jeden Fall, khair, inshallah. Khair. Khair. Wir machen weiter mit dem Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kein Problem, inshallah. Wir waren im Jahre 2, ja? Wir waren im Jahre 2. Die haben das auf ihrer Internetseite. Die haben das auf ihrer Internetseite. Diese dementieren. Ich meine, warum sollen sie lügen hier? Warum sollen sie nicht so lügen? Die Regierung unterstützt Israel die ganze Zeit mit Waffen und mit Atomwaffen und mit allem Sachen. Die haben ihnen doch voriges Jahr 3 U-Boote geschenkt. Und die haben ihnen jedes Jahr, die geben ihnen 3 Milliarden. Ich meine, man braucht hier in Deutschland das nicht zu verstecken. Warum? Ich meine, die Muslime sind diese Leute, die Macht haben auf der Welt. Wir sind nicht auf der ganzen Welt geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir sind 1,5 Milliarden und keiner gibt uns Wert. Unser Prophet wurde beleidigt, unser Koran wurde beleidigt, die Frauen von Propheten wurden beleidigt, die Muslime wurden beleidigt, Guantanamo, Irak eingenommen, Afghanistan eingenommen, Palästina seit vielen Jahren, Tschetschenien umgebracht, die Leute, Philippinen, Indonesien, ich weiß nicht wo. Wo sehen wir mit unseren Augen? Dann wollen sie Angst, diese Leute vor uns haben? Ich meine, ein bisschen logisch denken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Khair, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة بارك الله فيكم تكلمنا وانت ليش سافرها بشمتك تكلمنا المرة الماضية عن السنة الثانية للهجرة وكان من أهم الأمور في هذه السنة أولا تشريع الجهاد، ثانيا تحويل القبلة إلى الكعبة، ثم فريضة الصيام، زكاة الفطر، صلاة العيد والزكاة، وكلها كانت في السنة الثانية للهجرة. وكان في هذه السنة كذلك بعض الغزوات، بعض الغزوات. الغزوة الأولى هي غزوة الأبواء أو الدان، وهي أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم، يقول أهل العلم إذا قالوا غزوة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت سرية فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيها. وهي أولى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر صفر من السنة الثانية، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة من الخزرج ليعترض عيرا لقريش، وكان يحمل اللواء حمزة أسد الله، وكان لونه أبيض. فلما وصلوا إلى ودان أو الأبواء وجدوا العير قد فاتتهم، فوادع النبي صلى الله عليه وسلم مخشي بن عمرو الضمري وعهده على أنهم آمنون على أنفسهم ولهم النصر على من رامهم وأن عليهم نصر المسلمين. وكانت هذه أول معاهدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير اليهود خارج، مع غير يهود المدينة، وكان فيها نصر للمسلمين. الأبواء أو الدان منطقة قريبة، بارك الله فيكم، مناطق قريبة من المدينة تقريبا 6 أميال بينهما، وهي منطقة يعني في مشارف المدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الغزوة الثانية كانت غزوة بواط، بواط يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بالمدينة حتى شهر ربيع الأول من السنة الثانية، فبلغوا أن عيرا لقريش آيبة من الشام يعني عائدة، فيها أمية بن خلف ومئة من قريش و2500 بعير، 100 من قريش وأمية بن خلف، فخرج إليها في 200 من المهاجرين والأنصار بعد أن استخلف على المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس، وكان يحمل لواء سعد بن أبي وقاص. فلما بلغ هناك كان أهل قريش قد وصلهم الخبر فانسحبوا بسرعة. وغزوة أو شن ترجم بارك الله فيكم in diesem Jahr im Jahreswei ja im Jahreswei von الهجرة im Jahreswei von الهجرة gab es natürlich sehr viele Ereignisse. Unter anderem in diesem Jahr wurde den Muslimen den Kampf erlaubt. Zweitens das Fasten von Ramadan, Zakat, Almosen, Fasten, Almosen, Fastenbrechen, Almosen und Festgebet. Das war alles und natürlich wichtig auch, das war die Qibla-Richtung Änderung. Das wird anstatt, dass man in Al-Aqsa-Moschee, in Fern-Moschee betet, sondern das wurde in Richtung von Mekka oder von Al-Ka'ba gemacht. Und in diesem Jahr auch, im Jahre 2, gab es, barakallahu fikum, auch manche Feldzüge und Brigaden, die der Prophet Muhammad s.a.w. geschickt hat. Und in diesem Jahr auch gab es natürlich den Badr-Schlacht, aber das werden wir später inshallah erklären, weil wir jetzt keine Zeit, nicht so viel Zeit mehr haben. Auf jeden Fall von diesen, pass auf, die Gelehrten sagen, Al-Ghazwa ist, wenn der Prophet dabei ist. Und As-Sariya, wenn der Prophet nicht dabei war. Das heißt, eine Brigade schicken, der Prophet ist nicht dabei. Aber eine Ghazwa, das ist mehr. Der Prophet ist dabei. Die erste in diesem Jahr war in Safar. Das wird im Jahre 2 von Al-Hijra. War in Safar, im zweiten Monat. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat eine Gruppe von seinen Gefährten mitgenommen und sie sind marschiert in Richtung ein Platz, das heißt Al-Abwa oder Waddan. Und das sind so vor Al-Medina und die sind näher zueinander. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gehört, dass die Leute von Quraysh, die haben eine Karawane und der Prophet Muhammad s.a.w. hat Sa'd ibn Ubadah als Vertreter von ihm, als Führer für Medina gelassen. Und der hat Hamza mitgenommen, Hamza hat die Flagge genommen, das war weiße Flagge. Als sie dort waren, in Wadan, dann haben sie gesehen, dass die Leute von Quraysh, die haben sich zurückgezogen. Und dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen arabischen Stamm, Bani Damra, hießen die, Damra. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit ihnen einen Vertrag gehandelt, indem sie den Propheten nicht angreifen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam greift sie nicht an und sozusagen sie sind verbündet geworden. Und das war der erste Vertrag, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach seinem Vertrag mit den Juden in Medina abgeschlossen hat. Dann gab es auch in diesem Jahr in Rabi' al-Awwal, das wird einen Monat später, in Rabi' al-Awwal ein Ghazwa, der hieß Buwat. Buwat, barakallahu fikum, das war in Rabi' al-Awwal. Der Prophet hat gehört, dass die Leute von, dass eine Karawane von Damaskus zurückkommt und der Führer ist Umayyah ibn Khalaf, das ist ein Kopf von den Mushrikin wal-Iyadu billah. Und er hat 200 Leute von Quraysh und 2500 Kamele. Die sind voll, sozusagen, mit Sachen und so weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 200 Leute auch mitgenommen. Und Sa'd ibn Mu'ad war da sein Vertreter für Al-Medina. Und die Flagge hat Sa'd ibn Abi Waqqas getragen. Und sie waren dann bis Buwat gekommen. Aber die Mushrikin von Mekka haben davon gehört. Deshalb haben sie das verlassen. Und die waren schnell, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Platz erreicht hat, waren sie schon weg. Und da gab es nicht. Da gab es keinen Kampf. وفي جماد الأولى أو الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش بأعظم عير لها قد جمعوا فيها أموالهم حتى لم يبق بمكة قرشي له مثقال إلا بعث به في تلك العير وكان يرأسها أبو سفيان بن حرب في 24 رجلا من قريش فخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استخلف على المدينة أبا سلم وحمل اللواء حمزة ولم يزل سائرا حتى بلغ العشيرة فوجد العيرة قد أفلتت هذا يدل على أن قريش كانت تتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء العودة حالف النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفائهم بمثل ما حالف بني ضمرة وبذلك كسب النبي صلى الله عليه وسلم ود قبيلة أخرى من قبائل العرب ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى بضع ليالي بعد أوبته من العشيرة حتى أغار كرز ابن جابر الفهري على سرح المدينة يعني المرعى حيث ترعى الأغنام ليأخذ منها ما تصل إليه يده فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في طلبه بعد أن استخلف على المدينة زيد بن حارثة وكان يحمل لواء علي بن أبي طالب حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر ولكن كان قد هرب كرز فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني بذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين أصبح لديهم قوة ويستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم وهذه كانت بارك الله فيكم تسمى غزوة بدر الأولى غزوة بدر الأولى بارك الله فيكم dann auch gab es noch eine غزوة das war in Jamad al-Ula das wird ein Monat später als oder zwei Monate später Entschuldigung von Rabi' al-Awwal, Jamad al-Ula und al-Thaniya. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gehört, dass die Leute von Mekka, die haben alles ihr Vermögen gesammelt und sie haben das in einer Karawane in Richtung Damaskus geschickt. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Leute mitgenommen und der ist Tag und Nacht gerettet. Damit er diese Leute erreicht. Aber die Leute von Mekka haben das gehört, deshalb sind sie schnell weggelaufen. Das heißt, es gab auch Spionage. Die haben ihn spioniert, damit sie wissen, was er macht, sallallahu alaihi wa sallam. Dann, barakallahu fikum, der Prophet ist zurück, das war Ghazwat al-Ashira, hieß das, weil der Platz war al-Ashira. Ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er zurückkam, der hat Leute von Bani Midlij, der so arabische Stamm, der hat sie getroffen und der hat mit ihnen auch Friedensvertrag, oder wie verbündet den Vertrag, geschlossen. Das wird so hat der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, zwei arabische Stämme an seiner Seite gewonnen. Dann kam er zurück nach Medina von Al-Ashira und in dieser Zeit hat einen, der heißt Kurs ibn Jabir, diese Person hat die Medina angegriffen und er hat von den Weiden, wo die Kamele und Kühe und sowas sind, er hat dort viel Vieh mitgenommen, als Beute mitgenommen. Als der Prophet das hörte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hinter ihm. Aber der Mann war schneller und der ist weg. Aber das war ein Zeichen, dass die Muslime stark geworden sind und die können sich verteidigen in diesem Zusammenhang. وفي رجب من السنة الثانية أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين ثمانية وقيل سبعة وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وأعطاه كتابا وقال له لا تفتحه إلا بعد يومين فإذا فتحته فامضي لما أمرتك به ولا تستكره أحدا من أصحابك فلما سار بعد يومين فتحه فإذا به يقول عبد الله في عفوا يقول إذا نظرت كتابي فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلما قرأ الكتاب قال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بما في هذا الكتاب وقال نهاني أن أستكري أحدا منكم فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف منهم أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اختار ذلك المكان ليش؟ لأن أهل مكة أصبحوا يحتاطوا وكان هناك من يخبرهم الخبر بارك الله فيكم. طبعا صار الركب حتى وصلوا بحران فضاع في الطريق سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان أضاعوا بعيرا لهما فتخلفا في طلبية عن بقية فوصلوا نخلة وصل الركب نخلة فمرت بهم عير لقريش فيها عمر بن الحضرمي ومعه ثلاثة آخرون فلما رأوهم القرشيون خافوا قليلا خاف أهل مكة منهم فرأوا عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه فقالوا له عمار لا بأس عليكم منه يعني أنتم جايين معتمرين تركوه وتشاورت السرية في أمرهم وكان في أول يوم من رجب أو في آخر يوم من قبل رجب شو هي جماد الثاني ف قالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم لأنه رجب شهر حرام فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الأمر ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتال وأخذ ما معهم فقاتلوهم وأسروا اثنين وأفلت الثالث منهم وأخذوا العير ورجعوا بها وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله فلما علم أنهم قاتلوا في رجب قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فلذلك ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العير والأسيرين فطبعا يعني رجال السرية فهموا أنهم أخطأوا لماذا؟ لأن أهل الشرك ماذا قالوا؟ قالوا لقد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال وأسروا الرجال وبدأ اليهود والمنافقون بإشعال نار الفتنة في المدينة فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فكان هذا إعذار لأصحاب السرية لأن الفتنة أشد من القتل أي الشرك والكفر وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر من القتل ولكن بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قبض العير والأسيرين ولكن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر رجوع سعد وعتبة فصار فداء بهما. فهذه كانت يعني آخر الأمور قبل غزوة بدر الكبرى. قبل غزوة بدر الكبرى بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. in diesem Jahr in Rajab und nicht in Rajab, sondern das war Ende von Jamada al-Thaniya. Ende von Jamada al-Thaniya, Anfang von Rajab. Das war noch nicht Anfang von Rajab. Übrigens, Rajab ist einer der vier Monate, verbotenen Monate heißen die. In diesen vier Monaten darf man nicht kämpfen. Das war so auch bei den Arabern. Sie haben nicht gekämpft in diesem Monat. Das ist verboten, Blut zu vergießen in diesem Monat. Und das war sehr wichtig. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat in Jamada, der hat eine Gruppe von 8 Leuten man hat gesagt 7 oder 8 Leute, und er hat Abdullah bin Jahsh als Führer für sie geschickt. Und er hat ihm einen Brief gegeben. Der hat ihm einen Brief gegeben, und in diesem Brief, Barakallahu fikum, alaikum salam, in diesem Brief, der Prophet Muhammad s.a.w. hat was geschrieben, und er hat ihm gesagt, du darfst das nicht öffnen, du darfst das nicht öffnen, außer nach 2 Tagen, wenn du hier wenn du schon auf dem Weg bist. Nach 2 Tagen hat Abdullah ibn Jahsh diesen Brief aufgemacht, und da stand drin, du sagst, du gehst, bis du einen Ort erreichst, das heißt Nakhla. Und das ist zwischen Mekka und Taif. Und du sollst dort die Leute von Quraysh spionieren. Und du sollst ihre Informationen wissen. Und du darfst nicht deine, die Leute, die mit dir sind, zwingen, dass sie mit dir bleiben. Als Abdullah ibn Jahsh das aufgemacht hat, der hat ihm gesagt, schaut mal, der Prophet Muhammad s.a.w. hat mir so gesagt, wollt ihr mit mir bleiben, dann könnt ihr. Aber wollt ihr auch nicht, dann kehrt ihr zurück. Die haben gesagt, okay, wir bleiben mit dir. Und die sind weitergegangen zu diesem Platz. Als sie dort waren, die kamen an einem Ort, das heißt Bahran. Und dort haben 2 Leute von ihnen, Sa'd ibn Abi Waqqas und Utba ibn Ghazwan, die haben einen Kamel verloren, und sie haben die anderen, die Spur von den anderen sozusagen verloren. Die anderen sind weitergekommen, bis sie diesen Platz Nakhla erreicht haben. Bis sie diesen Platz von Nakhla erreicht haben. Dann waren sie in Nakhla. Während sie dort waren, dann kam eine Karawane von Quraysh, subhanallah. Normalerweise an diesem Platz kommt nicht, aber das war eine Karawane von Quraysh. Und es gab Amr ibn al-Hadrami, der ist sehr bekannt, und 3 Leute von Mekka mit ihm, Götzendiener. Die haben die Gruppe von Sahaba gesehen, aber Ukash ibn Muhsin war mit, sein Haare waren rasiert. Und da hat man ihn gesehen, da hat man gesagt, ach, die sind nach Mekka gekommen, um Umrah zu machen, lass die. Jetzt, was können diese 7 Sahabi machen? 2 sind weg, die sind 5 oder 6 geblieben. Was können sie machen? Sie wollten diese Leute angreifen. Die wollten die Leute angreifen. Aber die konnten nicht. Warum? Weil Rajab angefangen ist. Manche sagen, Rajab ist angefangen, andere sagen, noch nicht angefangen, wir wissen nicht. Was sollen wir tun? In Rajab darf man nicht kämpfen, aber trotzdem, wir haben gesagt, wir werden diese Möglichkeit nicht verlieren, wir greifen an. Die haben Amr ibn al-Hadrami getötet, und die haben dann 2 Leute von ihnen festgenommen, und einer ist weggeflohen, und sie haben die Kamele mitgenommen, und sie sind zurück nach Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie zu ihm gekommen sind mit diesen Kamelen und mit diesen 2 Gefangenen, der Prophet hat ihnen gesagt, aber ich habe euch nicht befohlen, dass ihr in diesem Monat kämpft. Man darf nicht kämpfen. Der Prophet hat gewusst. Deshalb hat er gesagt, ich nehme die Gefangenen nicht und ich nehme auch die Kamele nicht. Lass die erstmal. Weil der Prophet gewusst hat, dass die Leute davon erzählen werden. Die werden sagen, aha, Muhammad und seine Gefährten haben den Heiligen oder den verbotenen Monat missbraucht. Und die haben drin gekämpft. Und das ist verboten. Wieso sagt er, wir wollen Gutes und der macht sowas? Die Sahaba waren, diese Gruppe waren von Sahaba sehr traurig, diese Brigade. Sehr traurig. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt von Surat al-Baqarah. 217, 218, in dem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sozusagen Entschuldigung gegeben hat, dass sie nicht gewusst haben. Und das Töte, das Schirk, Götzendienerei, schlimmer, und dass man den Propheten vertrieben hat von Mekka, schlimmer ist als töten. Dann haben die Leute von Mekka einen Botschafter geschickt, wir wollen unsere Gefangenen zurück. Der Prophet s.a.w. sagte, erstmal wir warten, bis Sa'ad kommt und Utba, dann. Dann kamen Sa'ad und Utba und man hat ihnen die Leute von Mekka, barakallahu fikum, zurückgegeben. Das war die letzte, barakallahu fikum, sage ich jetzt, Akt und der letzte Akt vor Ghazwat Badr al-Kubra. Das bedeutet der große Schlacht von Badr. Und weil wir keine Zeit haben, werden wir inshallah hier stoppen, weil wir gesagt haben, unser Unterricht dauert eine Stunde, wir fangen an 18.45 Uhr und wir enden in einer Stunde. Wir haben gut, okay, über ein anderes Thema gesprochen, aber inshallah, wir stoppen hier, barakallahu fikum, und das nächste Mal fangen wir mit Ghazwat Badr al-Kubra bi-idnihi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Na'am. Entkommt Sual? Ihr habt die Frage? Na'am. Diese 4 Monate-Schäden sind immer noch für uns Muslime und Leute verboten? Ja. Und werden die Leute auch in diesem Monat getötet? Nein, wenn sie uns angreifen, dann dürfen wir uns verteidigen. Die sind Rajab, Rajab, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, Muharram. Diese 4. Das heißt, wir Muslime, wir dürfen die anderen in diesen Monaten eigentlich nicht angreifen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Khair inshallah, barakallahu fikum. Wir treffen uns später. Wir treffen uns später, inshallah, zum Fragen beantworten. Und bevor ich zu Ende komme, sage nochmal, barakallahu fikum, der Muslim sollte aufpassen und nicht alles erzählen, was er gehört hat von den Leuten. Und wenn man überhaupt nicht weiß, ob das vertrauenswürdige Personen sind, ja, ob die Leute vertrauenswürdig sind, die etwas sagen, dann sollte man aufpassen. Aber leider, das Problem ist so, ich meine, ein vielleicht Bruder, der vertrauenswürdig ist, der hört etwas von den anderen und der denkt, die sind auch vertrauenswürdig, der erzählt das. Aber dann macht er den Fehler. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich meine damit, diese Gerüchte, nicht bei Aldi kaufen, nicht bei Lidl kaufen, weil die eine Spende für Israel sammeln und morgen 10.01. werden sie nur für Israel sammeln, das ist alles gelogen. Und alles ist طلق لوجي ولا حول ولا قوه الا بالله. Ich habe selber angerufen bei Aldi und bei Lidl und bei Kaufland. Ich habe angerufen und ich habe gefragt und die haben mir gesagt, das steht schon in ihrer Internetseite. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Khair inshallah. Später vielleicht in einer Stunde ungefähr, barakallahu fikum, werden wir uns nochmal zum Unterricht bin ich ta'ala treffen hier im Internet. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ich werde jetzt den Raum zuschließen und dann in einer Stunde inshallah machen wir weiter. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo